Und das ist nur der Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur. Bundesweit sind die Zahlen noch viel höher, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft errechneten. Jährlich sollten rund 45 Milliarden Euro gezielt investiert werden. Zusätzlich zu dem, was schon geplant ist. Und zwar über mindestens 10 Jahre. Mit insgesamt gut 450 Milliarden Euro könnte man bis 2030 nicht nur den Investitionsstau in den Kommunen auflösen, sondern auch dringend notwendige Fortschritte erzielen. Etwa im Bildungssystem, bei Datennetzen sowie bei der Dekarbonisierung des Landes, also der Umstellung auf klimaschonende Technologien. Denn während viele sich noch überlegen, wie wir die Infrastrukturschulden der Vergangenheit tilgen, stehen schon die nächsten Investitionen an, um unsere Industriegesellschaft klimaneutral aufzustellen. Diese Investitionen haben besondere Priorität, denn ohne Investitionen in Elektrolyseanlagen, Wasserstoffnetze, Windräder und Wärmedämmung lässt sich der Klimawandel nicht stoppen. Und dann sind nicht nur Brücken gefährdet, sondern unser gesamtes Gesellschaftssystem, wie der Spiegeljournalist Jonas Scheible warnt. Für eine klimaneutrale Gesellschaft, inklusive nachhaltiger Energieerzeugung, digitalisierter Verwaltung, Verkehrswende und einem Bildungssystem, das genügend Fachkräfte hervorbringt, werden wir also weitere Milliarden investieren müssen. Dieser epochale Kurswechsel der Industriegesellschaften verlangt ein extremes Maß an Koordination, Planung und politischer Führung. Investitionen in Infrastruktur verlangen Weitsicht, Mut und gute Kommunikation. Disziplinen, in denen unsere Regierungen der letzten 2 Jahrzehnte nicht zu den Besten zählten. Infrastrukturapokalypse bei den Straßen. Die Rahme der Talbrücke ist gesprengt, bleibt aber Symbol für die Misere der Infrastruktur im Verkehrsbereich. In den alten Bundesländern wurde die überwiegende Zahl der heute vorhandenen Ingenieurbauwerke in den Jahren 1965 bis 1985 errichtet, heißt es in einer Dokumentation des Verkehrsministeriums. Ingenieurbauwerke sind Brücken, Tunnel und andere Strukturen, die groß genug sind, dass sie besonders genau auf statische Sicherheit geprüft werden müssen. Die Rahme der Talbrücke etwa wurde 1968 eröffnet. In den 20 Jahren danach folgten tausende weitere Brücken und Tunnel. Doch ihre Instandhaltung kam zu kurz. Unter anderem aus diesem Grund sind viele von ihnen jetzt marode. Laut aktuellem Verkehrsinvestitionsbericht der Bundesregierung sind rund 4.500 Brücken in Deutschland in nicht ausreichendem oder ungenügendem Zustand. Das Bröckeln begann nicht über Nacht. Jede der insgesamt knapp 40.000 Brücken in Deutschland wird alle 6 Jahre durch spezielle Fachleute in einer sogenannten Hauptprüfung an sämtlichen Bauteilen mit Spezialgeräten visuell begutachtet, also genau angeschaut. 3 Jahre später folgt eine erneute Prüfung. Dazu kommen jährliche Besichtigungen der äußeren Beschaffenheit und halbjährliche Beobachtungen der bekannten und sichtbaren Schäden. Mit anderen Worten, die Fachleute wissen stets sehr genau, in welchem Zustand welche Brücke ist. Damit wissen es auch die sogenannten Baulastträger, also jene öffentlichen Stellen, die für das Bauwerk verantwortlich sind. Bundesstraßen und Autobahnen werden ähnlich aufwendig beobachtet, geprüft und begutachtet. Für Straßen gibt es seit den 1990er Jahren ein von Bund und Ländern einheitlich angewendetes Verfahren. Für die Zustandserfassung und Bewertung, ZEB, fahren speziell ausgerüstete Messfahrzeuge alle 2 Jahre entweder die Autobahnen oder die Bundesstraßen ab, sodass jede Straße des Bundes alle 4 Jahre an der Reihe ist. Sie erfassen den Zustand der Fahrbahnoberfläche, finden Spurrinnen und Buckel, messen, wie gut Reifen an der Fahrbahn haften und wie der Asphalt insgesamt aussieht. Die Daten fließen in den Verkehrsinvestitionsbericht des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ein. Stand 2020 bedürfen fast 5% aller Bundesautobahnen einer intensiven Beobachtung und einer vorrangigen Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit. Ein weiteres knappes Prozent hatte zusätzlich einen Gebrauchswert erreicht, bei dem die Einleitung von verkehrsbeschränkenden oder baulichen Maßnahmen geprüft werden muss.